Stock, ich warte eilig, wenn möglich schnell. Hier und da zwei Kabel drin, ließe sich vielleicht beheben, mit den Nagern lässt sich leben. Ich mach auch das Geschirr. Hier ist Zimmer frei, meist chaotisch, doch wohlig, doch ich glaube, es lohnt sich. Komm vorbei. Hier ist Zimmer frei, auch wenn's manchmal bewohnt ist und ein blauer Mond ist. Keine Zeit, hier ist Zimmer frei. Kauen, Provision, Nebenkosten, Spesenposten, oh, Bezugsgrafür, Finderlohn. Hier ist Zimmer